Die alte Eiche von Manuel Schallkammer, gelesen von eben jenem. Gewidmet meiner lieben Mutter zum Muttertag und zur Andacht meines dieser Tage verstorbenen Großvaters, möge sein Geist über uns wachen oder aber in Frieden ruhen. Was ist denn mit dem Baum? Fragte das junge Eichkätzchen verwundert seine Mutter, trostloses Blattwerk der gewaltigen Eiche, neugierig untersuchend. Die Mutter besah sich die dürren Blätter des riesigen Baumes und schwelgte für einen kurzen Augenblick in Erinnerungen längst vergangener Tage. Er ist schon sehr alt und liegt wohl im Sterben, Kleines, vermochte sie nach einer Weile zu antworten, während sie kurz darauf eine heruntergefallene Eichel untersuchte, warf sie einen raschen Blick auf ihr Junges, das traurig den Kopf hängen zu lassen schien und dann mit bebender Stimme fragte, »Warum? Warum liegt der Baum im Sterben, Mutter?« Daraufhin sollte es auch der Mutter ganz klamm und unbehaglich werden. Sie rückte etwas näher an das Jungtier heran, um dann mit sanfter, unterweisender Stimme zu äußern, »Das ist der Lauf der Dinge, Liebes. Alles Leben, ob Tier, Baum oder Mensch, habe sich danach zu richten.« Das Jungtier lauschte aufmerksam den Worten der Mutter und danach, wie schon unzählige Male zuvor, respektvoll an dem gewaltigen Stamm der alten Eiche emporzublicken. Es erinnerte sich daran, wie es gerade noch vor kurzer Zeit im Geäst herumgeturnt war und seine Geschicklichkeit bei Sprungübungen erprobt hatte. Dann entsann es sich an ihr heimliches, behagliches Astloch, in dem sie stets Eicheln, Kastanien, Nüsse wie auch Samen zu lagern pflegten und in dem sie auch zur kalten Jahreszeit überwintert hatten. Dabei überkam das junge Eichkätzchen plötzlich ein Gefühl der Furcht, des Zweifels und der Ungewissheit. Würden sie auch noch zukünftig in dem Baum leben können? Fürchte dich nicht, Liebes. Der Baum wird auch weiterhin über uns wachen, uns beschützen vor den Gefahren des Waldes, uns Unterschlupf bieten bei Sturm und Regen und uns auch viele, viele weitere Jahre noch ein schönes Zuhause sein, erklärte die Mutter, als hätte sie die Gedanken ihres Kindes erraten. Sieh nur, sagte sie, der vollen Aufmerksamkeit des Jungtiers gewahr werdend. Dort drüben, unter den Blättern des Baumes, erkennst du sie? Fragte Mutter Eichkätzchen, während sie mit der Pfote in eine bestimmte Richtung zu weisen begann. Das Junge folgte mit den Augen aufmerksam der gewiesenen Richtung, vermochte jedoch nur das dürre, abgefallene Blattwerk der bereits stark ausgedünnten Baumkrone erkennen. Schau genau, da unten siehst du sie, die vielen jungen Bäume, erklärte die Mutter fröhlich, und in der Tat waren eine ganze Menge neuer Triebe zu sehen, die scheinbar soeben erst aus den Samen der alten Eiche entsprossen waren und sich nun langsam aber stetig unter den Blättern emporzukämpfen suchten. Bei diesem Anblick vermochte das junge Eichkätzchen den Lauf der Dinge, den Kreislauf des Lebens ein klein wenig besser zu verstehen. Seine Angst verflog, und als die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke brachen und sich jeder Frühling bemerkbar machte, dachte das junge Eichkätzchen schon nicht mehr an den alten Baum, spielte aufgeregt mit den bereits gesammelten Eicheln und untersuchte den Boden mit neuer Energie auf wertvolle Nahrung. Der Baum aber war bereits vergangenen Herbst abgestorben, sollte jedoch tatsächlich noch viele, viele weitere Jahre bestehen bleiben und nicht nur den kleinen Eichkätzchen, sondern auch den jungen Abkömmlingen der Eiche selbst in all den Tagen, die noch vor ihnen liegen mögen, Schutz bieten und Kraft geben. Ende von Die alte Eiche, gelesen von Manuel Schallkammer.